Herzlich willkommen bei Alpha Centauri. Nach allem, was wir bis heute an kosmologischen Daten zusammengetragen haben, hat sich vor 13,7 Milliarden Jahren Folgendes abgespielt. Es entstand etwas aus dem Nichts. Mit unglaublicher Temperatur und Dichte angereichert, fing unser Universum an, sich auszubreiten und auszubreiten und auszubreiten. Es war heiß und hell am Anfang und wurde bei der Expansion immer kühler und kühler. Nach ungefähr 3 Minuten entstanden die ersten Atomkerne, Wasserstoff und Helium. Die Strahlung stieß nach wie vor ständig mit den bereits lange vorher entstandenen Elektronen zusammen. Also ein Photon knallte mit dem Elektron zusammen. Und das Ganze ging rund 300, 400.000 Jahre so. Das Universum wurde langsam größer und größer, wurde dabei immer kälter und kälter. Die Temperatur nahm ab. Die Helligkeit des Universums wurde immer kleiner und kleiner, verschwand langsam aus dem sichtbaren Bereich. Und bei einer Temperatur von 4000 Grad, also runde 400.000 Jahre nach dem Urknall, hatte sich die kinetische Energie der Elektronen verringert, also die Bewegungsenergie der freien Elektronen so weit verringert, dass die Atomkerne von Wasserstoff und Helium, die einzigen, die es damals gab, abgesehen von dem bisschen Lithium, das können wir aber vergessen, nicht? Da krallten sich diese Atomkerne, die Elektronen, es entstanden die ersten neutralen Atome. Und das Licht konnte sich frei ausbreiten. Die Photonen der Hintergrundstrahlung hatten keine Stoßpartner mehr. Und seitdem bewegt sich die kosmische Hintergrundstrahlung mit der Expansion des Universums auseinander. Das Universum wurde immer dunkler und dunkler und dunkler. Dieses Zeitalter, dieses dunkle Zeitalter dauerte 200 Millionen Jahre. 200 Millionen Jahre nach dem Urknall bis dahin passierte in diesem Universum fast nichts. Im Grunde genommen fast gar nichts. Das Gas tat sich hier und da offenbar zusammen. Dunkle Materie verteilte sich im Raum und ansonsten passierte nichts. Und dann kam der wirkliche Urknall. Denn Fiat Lux. Es ward Licht. Der erste Stern kam und diese ersten Sterne, die sind von grundsätzlicher Bedeutung der Astronomie. Und diese ersten Sterne nennt man Population 3 Sterne. Das Thema der heutigen Sendung ist, was sind Population 3 Sterne? Also die Bevölkerung Nummer 3 sozusagen. Was soll denn das sein? Unterscheiden die sich irgendwie von anderen Populationen? Ja? Population 3 Sterne. Um diese Sterne geht es heute. Jetzt will ich Sie erst mal informieren, was sind denn die anderen Populationen? Nun, da gibt es zunächst einmal, ja, das liegt an der Historie, die Population 1 Sterne. Das sind Sterne, die sind so ähnlich wie die Sonne. Die sind so ähnlich wie die Sonne, das heißt, die haben die gleiche Metallizität wie die Sonne. Das heißt, es sind relativ alte Sterne oder Sterne, die erst nach langer Zeit nach dem Urknall entstanden sind. Unsere Sonne ist vor 4,5 Milliarden Jahren entstanden. Also Population 1 Sterne sind Sterne, die Ewigkeiten nach dem Urknall entstanden sind, schon angereichert mit schweren Elementen. Dann gibt es die Population 2 Sterne. Das sind diejenigen, die sind auch schon weiter weg von uns. Die haben viel, viel weniger schwere Elemente in ihren Spektren. Kann man das ja erkennen, nicht? Und dann muss es noch die Population 3 Sterne geben. Bis heute hat man noch keinen gefunden. Ein Population 3 Stern. Warum nicht? Nun, ja, wie würde ein Population 3 Stern sich äußern? Nun, der würde in seinem Spektrum, in seinen Spektrallinien, würde man nur zwei Elemente finden. Nämlich Wasserstoff und Helium. Jetzt ist es ja so, die Lebensdauer eines Sterns hängt davon ab, wie schwer er ist. Ein kleiner Stern wie die Sonne mit einer Sonnenmasse, naturgemäß, ist natürlich definiert, lebt 10 Milliarden Jahre lang. Jetzt könnte es ja vielleicht einen alten Stern geben, der damals vor 13,5 Milliarden Jahren entstanden ist, der, sagen wir mal, ein bisschen kleiner als die Sonne war, sagen wir mal 0,8 Sonnenmassen. Und der hätte dann eine Lebenserwartung von gut nur 17 bis 20 Milliarden Jahre. Das heißt, im Prinzip müsste es möglich sein, heute noch in der Milchstraße einen kleinen Stern zu finden, der nur aus Wasserstoff und Helium besteht. Das wäre dann einer der ersten Sterne gewesen. Hat man aber nicht. Bis heute hat man nur Sterne entdeckt, die, sagen wir mal, bis zum Hunderttausendstel der Metallizität der Sonne haben. Aber keinen mit der Metallizität Null. Also keinen Stern, der nur solche Elemente enthält, wie sie am Anfang beim Urknall in den ersten 3 Minuten entstanden sind. Also nur aus Wasserstoff und Helium besteht. Wie kann das sein? Nun, neueste Beobachtungen und vor allen Dingen unser, ja, wie soll ich sagen, unser Hilfsgerät Computer lässt uns folgendes Szenario erahnen, wie es gewesen sein muss. Fangen wir mal ganz von vorne an. Wir haben also Wasserstoff- und Heliumwolken. So muss es angefangen haben, andere Elemente gab es nicht. Aus diesen Wolken sind also 200 Millionen Jahre nach dem Urknall die ersten Sterne entstanden. Aber was waren das für Wolken? Also Wasserstoff und Helium heißt eben vor allen Dingen keine schweren Elemente, heißt die beiden, Wasserstoff und vor allen Dingen auch Helium, Helium ist ja ein Edelgas, da bilden sich keine Moleküle. Moleküle sind aber wichtig, wenn nämlich eine Wolke zu kollabiert, dann wird sie heißer durch den Kollaps. Ein bisschen Energie kann sie abstrahlen, aber irgendwann, wenn sich im Innern keine Verbindungen von schweren Elementen befinden, weil keine schweren Elemente da sind, dann kann die Wolke nicht mehr kühlen. Denn nur in den heutigen Gaswolken, die wir heute in der Milchstraße sehen, da gibt es ja Kohlenstoff und Stickstoff und Sauerstoff und so weiter. Und diese Elemente können Moleküle bilden und diese Moleküle können sehr, sehr viel Energie abstrahlen. Dadurch verringert sich die Temperatur einer Molekülwolke in der Milchstraße heute teilweise auf unter 10 Kelvin. Die Gaswolken der ersten Generation aber, die hatten keine Möglichkeit, so tief abzukühlen. Die konnten nicht so tief runter, weil Helium, wie gesagt, als Edelgas bildet überhaupt nichts. Das ist ja völlig unverbindbar fast. Und Wasserstoff, nur Wasserstoff kann im Prinzip ein H2-Molekül bilden, aber auch nicht so besonders. Das heißt, die ursprünglichen Gaswolken, die ersten Gaswolken, die allerersten Strukturen im Universum, die konnten nicht richtig runterkühlen. Und jetzt kommt's. Natürlich ist die Masse eines Sterns, die aus einer Wolke entstehen kann, hängt davon ab, wie hoch die Temperatur der Wolke ist. Mit anderen Worten, wenn eine Wolke eine bestimmte Temperatur hat, dann kann nur ein Stern einer ganz bestimmten Masse entstehen. Dann können nicht Hunderte oder Tausende von Sternen entstehen, wie das heutzutage in den Gaswolken der Fall ist. Denn heutzutage sieht eine Gaswolke aus wie ein Schwamm. Ja, da gibt es also ganz viele Gebiete, in denen ganz, ganz dichte Gase sich zusammengetan haben. Und entstehen viele Sterne in einer Gaswolke. In den allerersten Gaswolken entstand ein einziger Stern aus einer Wolke, weil dieses Gas nicht kühlen konnte. Die ersten Sterne waren Riesen, müssen Riesen gewesen sein, mit Massen 100 bis 1000 Mal so schwer wie die Sonne, Ausdehnungen, die 5 bis 10 Mal größer waren als unsere Sonne. Ihre Leuchtkräfte waren 1 Million bis 30 Millionen Mal mehr als unsere Sonne. Also UV-Strahler vor allen Dingen, denn ihre Temperatur ging hoch bis 100.000 Grad. Allerdings, sie mussten den Preis bezahlen, dass ihre Lebensdauer auch nur 3 Millionen Jahre war. Unglaublich. Diese Sterne haben in 3 Millionen Jahren die Saat für alles gelegt, was in diesem Universum sich an Struktur gebildet hat. Die ersten Sterne, die Population 3 Sterne, waren unglaublich große Sterne. Unglaublich groß. Sowas kennen wir heute gar nicht mehr. Es gibt vielleicht in der Milchstraße 1, 2 von diesen Riesen, die so annähernd 100 Sonnenmassen haben. Die meisten großen Sterne, von denen wir also alle froh sind, dass sie überhaupt noch, wir Astronomen natürlich nur froh sind, dass sie existieren, haben so 40 Sonnenmassen. Und das sind schon gewaltige Apparate, die unglaubliche Winde treiben und so weiter. Nun, bei diesen ganz, ganz großen Sternen, bei diesen Riesensternen, bei diesen Populationen 3 Sternen, die müssen Eigenschaften gehabt haben, die für uns heute, für uns Astrophysiker heute, von ganz großer Bedeutung sind, denn nur diese Sterne können gewisse Dinge erklären, die wir da im Universum beobachten. Da ist zunächst einmal die Sache, tja, wie soll ich Ihnen das erklären? Also, interstellares Medium ist klar. Das ist das Medium zwischen den Sternen innerhalb einer Galaxie. Ich meine, dass da Gaswolken sind mit schweren Elementen geschenkt, ist klar. Wir wissen, Supernovae, ne, die explodieren. Die schmeißen ihre schweren Elemente ins interstellare Medium. Kein Thema. Aber woher kommt zum Beispiel in einem Abstand von mehreren Millionen Lichtjahren von Galaxien, woher kommt da Eisen? Im intergalaktischen Medium, also in dem Medium zwischen den Sternen, da findet man Eisen, Sauerstoff. Wie kommt denn das dahin? Ja. Und zwar große Mengen, nicht nur ein bisschen, sondern große Mengen. Nun, die einzige Möglichkeit, das zu erklären, sind gewaltige Supernova-Explosionen von Sternen, die viel, viel größer waren als die heute typische Sternverteilung. Das müssen Riesen gewesen sein. Der große Vorteil von der Vorstellung, dass es alles Riesen gewesen sind, ist, es erklärt, warum wir heutzutage keinen einzigen Population Dreistern mehr sehen. Denn die haben ja nur ein paar Millionen Jahre gelebt, dann waren sie weg. Ja. Also die Population Dreisterne, und zwar namentlich Sterne zwischen 100 und 250 Sonnenmassen ungefähr, die explodieren in unglaublichen Supernova-Explosionen. Und da die ursprüngliche Sternverteilung dieser Population Dreisterne viel größer war, als die Galaxienausdehnung heute ist, haben die sehr viel größere Volumina mit ihren schweren Elementen verunreinigt, will ich nicht sagen, ja, sondern mit ihren schweren Elementen angereichert, als das, was wir heute sehen. Deswegen gibt es schwere Elemente vor allen Dingen auch so weit weg. Das ist die eine Geschichte. Nächster Punkt. Population Dreisterne sind starke UV-Strahler gewesen. Bei einer Oberflächentemperatur von 100.000 Grad, da macht der Stern praktisch nur UV-Photonen. Das brauchen wir auch, denn ich habe Ihnen ja vorhin am Anfang der Sendung erzählt, dass zunächst einmal 400.000 Jahre nach dem Urknall das Universum fast völlig neutral war. Warum? Nun, die Elektronen waren ja von den Atomen einkassiert worden. Es fand sich nur neutraler Wasserstoff und neutrales Helium. Aber irgendwann muss es wieder reionisiert worden sein, denn wir sehen ja keinen neutralen Wasserstoff und kein neutrales Helium, bis große Entfernungen von uns, ja, da gibt es, muss reionisiert worden sein. Was gibt es für bessere Quellen als die Population Dreisterne dafür? Und der dritte Punkt ist das Wachsen von riesengroßen schwarzen Löchern in den Zentren von Galaxien. Besonders große Population Dreisterne mit 1000 Sonnenmassen, wenn die explodieren, also Sterne zwischen 250 und 1000 Sonnenmassen, die explodieren gar nicht, sondern die fallen direkt in sich zusammen und werden schwarze Löcher. Die können also im Zentrum einer Milchstraße dazu geführt haben, sozusagen als Kondensationskeim für das Anwachsen von supermassiven schwarzen Löchern. Supermassiv heißt hier Massen von ein paar Milliarden Sonnenmassen, ja, nicht nur ein paar Tausend, sondern die haben praktisch als Kondensationskeim gewirkt, haben das Gas angezogen und auf diese Art und Weise sind diese großen schwarzen Löcher entstanden, die wir heute noch sehen können, als aktive galaktische Kerne, als Quasare, Bielax und wie sie alle heißen, Gebiete, aus denen diese Millionen Lichtjahren großen Jets herausschießen und das Ganze als ein Produkt einer Sternentwicklung, die zu den allerersten Schritten im Universum gehörte. Also wie gesagt, am Anfang fing das Universum an. Es dauerte ewig und drei Tage und es wurde vor allem immer dunkler. Der wirkliche Urknall, der Beginn der Elementsynthese nämlich und der Beginn von Licht, dass man endlich mal unterscheiden konnte, dunkel und hell, das waren die Population Dreisterne. Die haben also gewissermaßen wirklich, das waren die allerersten, die das Licht im Universum angemacht haben. Tja, bei dieser Sendung habe ich auch wieder das Problem, wie komme ich da raus, ja, aus meinem Geschichten erzählen. Im Grunde genommen kann ich Ihnen nur den einen Satz mitgeben. Vergessen Sie nicht, morgen ist heute schon gestern.